Kundgabe 2148. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1941. Nachsicht der Schwäche des Mitmenschen gegenüber. Weise ist, wer sich nicht ärgert an den Schwächen der Mitmenschen. Denn die es tun, sind selbst schwach, und sie erliegen einer Probe, die ihnen gestellt wurde zur Prüfung ihrer Geduld und Willenskraft. Denn in der Überwindung seiner selbst liegt die Stärke. Und wer also stark ist, den wird die Schwäche des Mitmenschen nicht erregen. Sie wird ihn nicht unmutig machen und kein Anlass sein zur Ungeduld. Und wer sich zur Duldsamkeit erzieht, der wird auch den Mitmenschen überzeugen können, so dieser fehlt, und also guten Einfluss auf ihn ausüben. Niemals aber erreicht er dies, solange sein Wesen erregt ist. Denn dies löst auch Erregung beim Mitmenschen aus und bestimmt diesen zum Widerspruch. Es kann den Menschen die Duldsamkeit nicht genugsam gepredigt werden. Und ständig sollen sie sich in der Gewalt haben, auf dass nicht die Macht Gewalt über ihn gewinnt, die seinen geistigen Rückgang anstrebt. In dieser Gefahr ist der Mensch, so wie er schwach wird. Denn die Schwäche nützet der Gegner Gottes, um den Menschen zu Fall zu bringen. Er möchte ihn zu lieblosem Handeln und Denken veranlassen. Und oft genügt ein geringer Anlass und er erreicht sein Ziel. Daher ist ständige Wachsamkeit geboten und ständiges Ringen mit sich selbst. Im Kampf mit sich selbst erstarkt der Mensch. Der Kampf wider den Mitmenschen macht ihn schwach. Das sollte ein jeder bedenken und dementsprechend sich verhalten, so er in Lagen kommt, wo er auf die Probe gestellt wird. Sein Kampf soll nur ein Kampf gegen die Lieblosigkeit sein. Sonst aber soll er geduldig anhören, was ihn zur Widerrede reizt. Er wird innerlich erstarken und die Schwäche des Mitmenschen nachsichtig beurteilen und dadurch geistig reifen. Denn nur durch Überwindung seiner selbst schreitet der Mensch in seiner Höherentwicklung fort. Amen.